Als Hörspiel der Woche senden wir heute Abgrund von Hans Häßler, das von der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats September 84 gewählt wurde. Abgrund, ein Hörspiel von Hans Häßler. Regie Christian Gebert. Also, sehr gemütlich ist das Zimmer ja nicht. Was erwartest du von einem Hotelzimmer? Etwas mehr Atmosphäre oder wenigstens Wohnlichkeit. Mir gefällt es. Außerdem, zieh doch mal aus dem Fenster. Zu unseren Füßen liegt das Meer. Bitte mach das Fenster zu. Der Lärm ist ja unerträglich. Typisch für dich. Du siehst die freundlichen Weiten, aber das Chaos vor deiner Nase siehst du nicht. Robert, was machst du denn da? Ich packe aus. Das kannst du doch nachher auch noch machen. Nein, Christine, erst wenn ich meine Sachen ausgepackt habe und die Sachen im Schrank sind, habe ich das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Du bist ganz schön zwanghaft. Ich bin gleich fertig. Wir sind Lisa und Rolf bloß auf dieses Hotel gekommen. Es ist das älteste am Platz. Vielleicht haben sie sogar in diesem Zimmer gewohnt. Durchaus möglich. Glaubst du, dass sie tot sind? Ich weiß es nicht. Nach dem Polizeibericht zu urteilen... Der Polizeibericht bringt uns überhaupt nicht weiter. Das stimmt. Aber wenn wir dahinter kommen wollen, was mit ihnen geschehen ist, müssen wir ihre Spuren finden. Aber es gibt doch keine Spuren. Doch. Welche? Rolfs Brief. Ach. Christine, du weißt, dass Rolf den Spuren des Balek-Mythos nachforschen wollte. Ja und? Und die Klippen an der Bucht sind der historische Ort. Aber die Polizei hat doch auch auf den Klippen keine Spuren gefunden. Eben. Ja, was eben? Und weil sie keine Spuren gefunden hat, ist der Fall für sie erledigt. Wie hat der Kommissar gesagt? Fest steht nicht, dass sie auf dieser Insel verschwunden sind. Fest steht lediglich, dass sie hier zuletzt gesehen worden sind. Aber es sollen da schon mehrere Leute auf den Klippen verunglückt sein. Tja, aber die Polizei hat auch dafür wenig Anhaltspunkte. Es soll an der Westküste eine starke Strömung geben. Wer da abstürzt, wird wohl nie mehr gefunden. Hoffentlich bist du bald mit dem Auspacken fertig. Ich habe nämlich Hunger. Ich bin gleich fertig. Verstehst du, Christine? Für mich ist der historische Ort des Geschehens wichtig. Er ist der wichtigste Zeuge für das, was geschehen ist. Was ist denn geschehen? Nun gut, dann eben für das, was geschehen sein könnte. Robert, das sind doch Theorien. Aber hier geht es um das Verschwinden von zwei Menschen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Lisa mit Rolf auf die Klippen geklettert ist. Warum denn nicht? Weil Lisa überhaupt nichts von solchen riskanten Touren gehalten hat. Bist du sicher? Ja. Na gut. Du kennst Lisa besser als ich. Aber fest steht, dass Rolf auf die Klippen wollte. Über der Bucht, wo Lara mit ihren Ziegen den schlafenden Balek geweckt hat. Der sie dann vergewaltigt hat. Zu sich ins Wasser gezogen. Das ist doch dasselbe. Nur schöner oder versteckter ausgedrückt. Nein. Die Mythologien, Christine, haben immer alles konkret beim Namen genannt, anschaulich dargestellt oder beschrieben. Deswegen haben sie sich auch so lange gehalten. Und sie kannten keine Moral. Dafür aber umso besser das Leben. Sag mal, Robert, bist du eigentlich mit mir hierher gefahren, um herauszufinden, was mit Lisa und Rolf geschehen ist, oder suchst du nur nach Beweisen für deine Theorien? Das schließt sich doch überhaupt nicht gegenseitig aus. Außerdem waren das in erster Linie Rolfs Theorien. Deswegen ist er doch hierher gefahren. Und Lisa ist überhaupt nicht gefragt worden. Hat sie dir das gesagt? Sie wollte nicht mit Rolf hierher. Warum? Sie haben sich hier kennengelernt. Ach. Ja. Aber das muss doch kein Grund sein. Ja, im Gegenteil. Lisa wollte sich von Rolf trennen. Das wollte sie doch schon öfter. Aber diesmal war es ernst. Diesmal? Lisa hatte Angst. Angst? Wovor? Vor Rolf. Vor Rolf. Dass ich nicht lache. Ich hatte eher das Gefühl, dass Rolf manchmal vor Lisa Angst hatte. Wenn Rolf zu viel getrunken hatte, war er unberechenbar. Das ist doch Unsinn. Ich kenne Rolf. Ja, er hat manchmal ein bisschen viel getrunken. Aber er war nie aggressiv. Sag mal, glaubst du vielleicht, dass Rolf Lisa umgebracht hat? Nein. Die vielen Fotos an den Wänden. Sieht ja aus wie eine Wallfahrtskapelle. Tja, ein Wallfahrtsort für Liebespärchen. Schrecklich. Wieso? Schade, dass wir keine Fotos dabei haben. Ach, hör bloß auf. Guten Tag. Guten Tag. Möchtest du vor dem Essen was trinken? Ich weiß nicht so recht. Tja, also ich möchte einen weißen Martini. Ohne Eis, bitte. Einen weißen Martini, ohne Eis. Gut, den nehme ich auch. Bitte sehr. Ach nein, ich nehme doch lieber einen Campari. Ein Campari. Mit Eis? Nein, ohne. Bitte sehr. In der Saison muss das ja hier schrecklich sein. Was zieht die Leute eigentlich hierher? Balek. Was? Na, der Meeresgott, Balek. Oh, hör doch endlich auf mit diesem miesen Typen. Balek ist kein Typ, sondern ein Gott. Meinetwegen. Ein mieser Gott. Du urteilst schon wieder moralisch. Das kennt die Mythologie aber nicht. Es gibt übrigens diesen Mythos in ähnlicher Form zum Beispiel auch in der griechischen Geschichte. Ein schönes Mädchen ist zu stolz, sich einem Mann hinzugeben und verliebt sich in ein anderes schönes Mädchen. Das heißt mit anderen Worten, sie ist in sich selbst verliebt. So wie Narziss in sein Spiegelbild. Aber vielleicht hat sie das andere Mädchen wirklich geliebt. Natürlich. Aber der Mythos ist streng. Und da hast du sicher recht, auch grausam. Jeder, der gegen die Gesetze des Lebens verstößt, wird zu einer tragischen Figur. Und deswegen hatte Balek recht, sie zu vergewaltigen? Balek ist nicht nur der Gott des Meeres, sondern auch der Gott der Fruchtbarkeit. Und Lara war ein schönes Mädchen. Ich verstehe. Es wäre schade um sie gewesen. Und da hat er kurzen Prozess gemacht. Er hat in der Bucht gelegen und geschlafen. Und obwohl Lara wusste, dass er da schläft, ist sie mit ihren Ziegen dorthin gezogen und die haben ihn mit ihrem Gemecker geweckt. Ja, ja, ich weiß. Und dann ist er aufgewacht. Alle Mädchen hier auf der Insel wissen, dass Balek in dieser Bucht schläft. Und sie machen einen großen Bogen um die Bucht. Und vergiss nicht, dass das Hirtenmädchen etwas von ihm wollte. Was? Willst du damit sagen, dass sie vergewaltigt werden wollte? Sie wollte, dass Balek sie zu einem Mann macht, weil das Mädchen, das sie liebte, nur einen Mann lieben wollte. Analytisch gesehen ist das sehr interessant, das gebe ich zu. Aber noch wesentlicher ist, dass Balek nicht nur Mann, sondern auch Frau ist. Du meinst also, wenn das Hirtenmädchen Lara ein schöner Junge gewesen wäre, hätte die Frau in Balek ihn auch ins Wasser gezogen und vergewaltigt. Du redest ständig von Vergewaltigen. Natürlich. Bist du schon mal vergewaltigt worden? Nein. Du? Wie man's nimmt. Wie meinst du das jetzt? Wie ich sage. Christine, in dem Mythos heißt es, dass wer ein Mann werden will, zuvor eine Frau gewesen sein muss. Oder in einer Frau gewesen sein muss. Ja, aber in dem Mythos heißt es auch, dass wer eine Frau werden will, zuvor ein Mann oder in einem Mann gewesen sein muss. Aber die Herrschaft jetzt gewählt? Hast du was gefunden? Nein. Du schon? Ja, ich werde das Menü à la Casa bestellen. Also ich weiß noch nicht so recht. Also gut, dann trinken wir erstmal den Aperitif und du kannst dir in Ruhe was aussuchen. Wie die sehr? Trotzdem waren schon bei den Göttern die Frauen benachteiligt. Nein, da wurden die Frauen gezeigt, wie sie sind. Sie sind ja auch nicht besser und nicht schlechter als die Männer auch. Oder willst du das bestreiten? Weiß ich nicht. Ich sage nur, dass sie auch dort schon benachteiligt wurden. Und ich meine, dass die Mythologie gar keinen so großen Unterschied macht zwischen den Geschlechtern. Und trotzdem waren die Männer immer die Stärkeren. Auch nicht immer. Übrigens, ich glaube, dass ich auch schon mal eine Frau war. Du? Tja, ich. Und weißt du, dass ich auch schon mal ein Mann war? Du warst schon mal ein Mann? Ja. Ich hatte einen langen Bart und einen Penis. Und ich habe auch mit einer Frau geschlafen. Und ich habe richtig gefühlt, wie das war. Das hast du geträumt? Ja. Und als ich morgens wach wurde, habe ich wirklich einen Augenblick geglaubt, ich sei nun ein Mann. Und bin aus dem Bett raus und rüber zum Spiegel gelaufen. Und? Warst du enttäuscht? Nein. Aber seitdem denke ich immer, wenn ich Männer mit so einem Mackerverhalten sehe, na warte, wenn du erst mal eine Frau bist. Du bist ja nachtragend. Überhaupt nicht. Sag mal, hast du dir jetzt was ausgesucht? Eigentlich habe ich gar keinen Appetit mehr. Aber ich möchte etwas essen. Na, dann bestell du doch. Herr Ober? Ja, bitte? Die Signora möchte nichts essen, aber ich möchte etwas bestellen. Bitte? Und zwar das Menü à la Casa und eine Flasche Rioja mit zwei Gläsern. Bitte sehr. Also, ich esse doch was. Bringen Sie mir auch das Menü à la Casa. Bitte sehr. Was? Du willst auch den Ziegenbraten? Ziegenbraten? Tja, ich habe einen Ziegenbraten bestellt. Das ist hier eine Spezialität. Ziegenbraten mit gerösteten Bananen und Zimtsoße. Warum hast du mir das nicht gesagt? Aber Christine, du wolltest doch gar nichts essen. Ich habe es mir eben anders überlegt. Ziegenbraten schmeckt so ähnlich wie Lammbraten. Du, übrigens, werden die von den Frauen gejagt. Wer? Na, die Wildziegen. Das ist hier eine matriarchalische Tradition. Die Männer fischen und die Frauen jagen. Mit Pfeil und Bogen? Nein, mit Steinen. Mit Steinen? Ja. Die Frauen müssen die Ziegen aus 20 bis 30 Metern Entfernung an einer ganz bestimmten Stelle am Kopf treffen. Schon die kleinen Mädchen werden hier von ihren Müttern trainiert, mit Steinen zu werfen. Mit 10 Jahren sind sie schon so treffsicher, dass sie selten ihr Ziel verfehlen. Sind sie dann tot? Wer? Na, die Ziegen. Nein, die sind nur betäubt und fallen um. Und dann? Na, dann binden ihnen die Frauen die Beine zusammen und tragen sie nach Hause. Und die Männer schlachten sie? Nein, sie werden von den Frauen geschlachtet. Und mit dem Blut von den Ziegen streichen die Frauen ihre Häuser an. Das glaube ich nicht. Doch, das war doch bei uns früher auch so. Wenn ein Ochse geschlachtet wurde, hat man mit dem Blut das Haus angestrichen. Das meine ich nicht. Darf ich mal stellen? Bitte. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke. Ach ja, bringen Sie mir noch eine Flasche Mineralwasser. Mineralwasser, ja. Also, ich wünsche dir guten Appetit. Mir ist der Appetit vergangen. Willst du was anderes essen? Nein. Hm. Soll es wenigstens mal probieren. Schmeckt wirklich gut. Bitte, Robert. Was hast du? Kannst du dir eigentlich vorstellen, Robert, was es heißt, für eine Frau vergewaltigt zu werden? Vorstellen kann ich mir das schon. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das damals war, als ich noch eine Frau war. Hör endlich auf damit, Robert. Kannst du es dir denn vorstellen, Christine? Das Mineralwasser, bitte. Danke. Bitte sehr. Also, mir schmeckt der Braten ganz herrlich. Weißt du, was es zum Nachtisch gibt? Nein. Einen Karamellpudding. Die machen hier den Karamellpudding noch selber. Bitte hör auf, Robert, bitte. Christine, was hast du? Ich weiß nicht. Möchtest du, dass wir an die frische Luft gehen? Ich kann ja schon vorgehen. Nein, warte. Ich komme ja gleich mit. Engelsflügel? Tja, sieh mal, wenn man sie so hält, könnte man wirklich glauben, es sind die Flügel von einem Engel. Ja. Geht es dir jetzt wieder besser? Ja. Etwas. Es wird die Umstellung sein. Bei uns waren es ja einige Grade unter Null. Und hier ist es fast Sommer. Bitte, Robert, lass uns zurückfliegen. Zurückfliegen? Wieso? Bitte, Robert. Warum denn? Nach ein paar Tagen hast du dich hier akklimatisiert. Nein, nicht wegen des Klimas. Warum dann? Könnte es nicht auch Selbstmord gewesen sein? Du meinst, Rolf und Lisa haben... Vielleicht sind die beiden nur hierher gefahren, um endlich... Nein. Ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Lisa konnte mit Rolf nicht mehr leben. Die Beziehung war völlig am Ende. Das sagst du. Nein, das sagt Lisa. Und warum sollte Rolf sich deswegen umbringen? Er hatte gerade angefangen, ein neues Buch zu schreiben. Und er wollte deshalb hierher. Aber Lisa wollte sich von ihm trennen. Und das konnte er nicht ertragen. Ich glaube sehr wohl, dass Rolf durchaus in der Lage war, sich von Lisa zu trennen, wenn es hätte sein müssen. Soll ich dir mal was sagen? Warum fragst du? Schließlich sind wir hier, um die beiden zu suchen. Und du fragst mich... Nein, ich sag's besser nicht. Dann lass es bleiben. Aber dann lass auch deine Andeutungen. Lisa hatte sich schon von Rolf getrennt. Was? Sie ist zu ihrer Freundin gezogen. Zu welcher Freundin? Und Rolf ist dort aufgetaucht und hat sie gebeten, zu ihm zurückzukommen. Aber sie wollte nicht. Und da hat er ihr den Vorschlag gemacht, hierher zu fliegen. Und warum ist sie mit ihm hierher geflogen? Weil Rolf gedroht hat, dass er sich sonst umbringt. Rolf? Ja, Rolf. Das glaube ich nicht. Rolf und ich sind befreundet. Er hätte mir das bestimmt erzählt. Dann hätte er dir auch erzählen müssen, dass Lisa ihn wegen einer Frau verlassen hat. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Ich glaube, dass du Rolf unterschätzt. Ja, er ist sehr kompliziert. Vielleicht doch ein bisschen verrückt. Aber er weiß trotzdem genau, was er tut. Lisa ist nur zu ihm zurückgekehrt, weil Rolf ihr versprochen hat, zu einem Psychiater in Behandlung zu gehen. Wieso er? Weil er sie ständig bedroht hat. Sie hat ihn erpresst. Nein, das hat sie nicht. Sonst hätte Rolf das nie getan. Du musst es ja wissen. Er ist ja dein Freund. Allerdings. Also, wenn du willst, fahren wir wieder zurück. Ja. Ja, ich glaube, es ist besser so. Ja. Als ich vorhin aus dem Hotelfenster diese Bucht hier gesehen habe, hatte ich einen Augenblick das Gefühl, schon mal hier gewesen zu sein. Das ist eigenartig. Was ist eigenartig? Mir ist vorhin gerade ein Traum eingefallen, der in einer solchen Bucht spielt. Ein Traum? Ja. Du standst bis zum Bauch in dem dunklen Wasser. Ich? Ja. Und du hast gewunken und gerufen, ich soll zu dir kommen. Und du bist sicher, dass das nicht Balek war? Ja. Ein Meeresgott stelle ich mir schon anders vor. Und? Bist du zu mir gekommen? Nein. Ich hatte ein weißes Kleid an und wollte eigentlich nur am Strand spazieren gehen. Aber dann fiel mir plötzlich ein, dass in der Plastiktüte, die ich in der Hand hatte, mein kleiner gelber Badeanzug ist. Weißt du, ich hatte als Kind mal einen gelben Badeanzug, den habe ich über alles geliebt. Aber dann habe ich gedacht, der ist dir bestimmt viel zu klein geworden. Aber dann habe ich trotzdem mein Kleid ausgezogen und den gelben Badeanzug angezogen. Und was soll ich dir sagen? Er war mir viel zu groß. Und dann bist du ins Wasser gekommen? Nein. Weil ich nicht wollte, dass mein schöner Badeanzug nass wird. Hast du über den Traum nachgedacht? Nein. Wenn wir unsere Flüge auf morgen umbuchen wollen, müssen wir jetzt gehen. Möchtest du denn auch zurück? Wenn es dir nicht gut geht, ist es besser, wir fliegen zurück. Wir können es uns ja noch überlegen. Meinst du? Ja. Christine, gib mir lieber deine Hand. Nein, ich möchte alleine gehen. Du, der Weg ist dir aber wirklich gefährlich. Ich passe schon auf. Sieh mal, da vorne führt der Weg direkt am Abgrund entlang. Ja. Hast du Angst? Die Bucht sieht von hier oben richtig friedlich aus. Sprich nicht so laut. Warum? Sonst wird Balek wach. Ja, du hast recht. Und von hier hat sich Lara ins Meer gestürzt. Ja. Ich würde das auch tun, wenn ich vergewaltigt worden wäre. Sie hat es nicht deswegen getan. Weswegen denn sonst? Weil sie nicht mehr lieben konnte. Eben. Also doch deswegen. Nein. Balek hat sie nicht nur zum Mann gemacht, sondern auch unverwundbar an Leib und Seele. Typisch Mann. Er hat ein schlechtes Gewissen und wollte es beruhigen. Aber nein. Es war ihr Wunsch. Schon als sie ihn weckte. Ihr macht euch das schön zurecht. Und da sie nichts mehr fühlen konnte, hat sie sich ins Meer gestürzt. Gehen wir weiter. Ja. Mag das hier sein? Schwer zu schätzen. Du musst einen Stein hinunterwerfen. Die Sekunden zählen. Pro Sekunde etwa 10 Meter. Ob man gleich tot ist, wenn man hier abstürzt? Wenn du da unten aufschlägst, ist das wie wenn du auf Glas fällst. Das hängt sicherlich davon ab, in welcher Lage du da unten ankommst. Hier ist ein Stein. Willst du ihn hinunterwerfen? Nein. Wirf du ihn. 21, 22, 23, 24. Jetzt ist er aufgeschlagen. Also etwa 40 Meter. Was war denn das? Das müssen Ziegen sein. Sieh mal, da hinten sind sie ja. Die sehen ja putzig aus. Wie alte, weise Männer. Mit ihren langen Bärten. Aber auch ein bisschen böse. Kein Wunder, wenn sie von den Frauen mit Steinen gejagt werden. Sie trauen sich nicht näher zu kommen. Weißt du, was man sich hier erzählt? Dass die Hirtin Lara sich für ihr Schicksal rächt. Sie erscheint als Ziegenbock, der die Liebespärchen in den Abgrund stößt. Immer dann, wenn sie sich küssen. Hör endlich auf mit deinen alten Geschichten, Robert. Wir leben nicht vor 2000 Jahren, sondern in der Gegenwart. Der Mythos auch, Christine. Quatsch. Lass uns wieder runtergehen. Geht es dir wieder schlecht? Ja. Schade. Ich wäre gern noch ein bisschen geblieben. Aber bitte geh du jetzt vor. Warum? Weil ich... Ja? Ich weiß ja, dass es verrückt ist. Aber ich hatte vorhin Angst. Angst? Ja. Angst. Wovor? Ich hatte Angst, du könntest mich hinunterstoßen. Was? Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Du hattest Angst, dass ich... Ja. Und ich habe immer noch Angst. Christine... Du liebst mich nicht. Was sagst du da? Du liebst mich nicht. Du hast mich nie geliebt. Du kannst überhaupt nicht lieben. Du bist verrückt. Ich nicht. Du wolltest doch unbedingt auf die Klippen. Ja, um nach Lisa und Rolf zu suchen. Nach Lisa brauchst du nicht zu suchen. Rolf hat sie hier hinuntergestoßen. Jetzt ist aber Schluss. Du hasst mich. Bist du wahnsinnig? Bitte... Christine. Bleib stehen, wo du stehst, oder ich schreie! Christine, ich liebe dich. Das glaube ich dir nicht. Soll ich dir mal was sagen, Christine? Als du vorhin hinter mir gegangen bist, hatte ich auch Angst. Einen Augenblick nur. Aber ich hatte auch Angst. Was? Du hattest auch Angst, ich könnte dich... Ja. Wirklich? Ja. Einen Augenblick lang. Du hattest also auch Angst. Ja, ich hatte auch Angst. Hörst du? Ein Echo? Ja. Hallo! Juhu! Das hört sich ja schaurig an. Ja. Als wenn uns Balek auslachen würde, wegen unserer Angst. Liebst du mich? Ja. Ich liebe dich. Dann küss mich. Du bist verrückt. Küss mich. Bitte. Und wenn nun plötzlich ein Ziegenbock kommt und... Bitte küss mich, Robert. Komm. Lass uns jetzt zurückgehen. Ja. Und ich gehe jetzt vor. Nein. Lass mich vorgehen. Ich habe jetzt keine Angst mehr. Lass mich trotzdem vorgehen. Bitte. Gut. Wenn du willst. Dann geh du vor. Christine, was? 21, 22, 23, 4 und... Abgrund. Wir brachten ein Hörspiel von Hans Häusler in einer Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks und des Sender Freies Berlin. Die Personen und ihre Darsteller waren Christine Eva Garg, Robert Christian Redl, Kellner Tonino Pavia, Ton Peter Jochum, Schnitt Gudrun Lipke, Regieassistenz Angelika Berner, Regie Christian Gebert.